Abschnitt 1 aus Nicholas Nickleby Band 7. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. Nicholas Nickleby, Band 7 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. 53. Kapitel, Teil 1. Weiterer Verlauf des Komplotts der Gentlemen Ralph Nickleby und Arthur Gride. Mit der festen und unerschütterlichen Entschlossenheit, welche durch dringende Umstände so oft auch wohl bei weit trägeren und minder erregbaren Temperamenten erzeugt wird, als das Madeleine Brays Bewunderer zuteil geworden war, sprang Nicholas mit Tagesanbruch von dem ruhelosen Lager empor, das kein Schlummer in der vergangenen Nacht heimgesucht hatte, und bereitete sich auf den letzten Versuch vor, an dessen dünnem und zerreißlichem Faden die einzige noch übrige Hoffnung der schönen Unglücklichen hing. Mag der Morgen für tatkräftige, regsame Gemüter die geeignete Zeit zum Handeln und zur Kraftanstrengung sein, er ist nicht immer die Zeit, wo die Hoffnung am lebendigsten, der Mut am meisten befeuert ist. In gefahrvollen und zweifelhaften Lagen vermindern Gewöhnung, die fortwährende Betrachtung der uns umgebenden Schwierigkeiten und eine gewisse Vertrautheit mit denselben unsere Befürchtungen und erzeugen eine verhältnismäßige Gleichgültigkeit, wo nicht ein unbestimmtes und sorgloses Vertrauen auf eine Hilfe, deren Art und Beschaffenheit zu ergründen, wir uns nicht bemühen. Wenn aber die Schwierigkeiten oder Gefahren am Morgen neu vor uns dastehen, während die finstere, schweigende Kluft zwischen uns und gestern hinter uns liegt, jedes Glied der gebrechlichen Hoffnungskette von Neuem befestigt werden muss, unser glühender Enthusiasmus abgekühlt und die kalte, ruhige Vernunft an seine Stelle getreten ist, so kehren die Zweifel und bösen Ahnungen zurück. Wie der Reisende bei Tage am weitesten sieht und steiler Berge und pfadloser Ebenen ansichtig wird, welche die freundliche Finsternis sowohl vor seinen Blicken als seiner Seele verbarg, ebenso erblickt der Wanderer auf dem mühevollen Pfade des menschlichen Lebens bei jeder wiederkehrenden Sonne ein neues Hindernis, das überwunden, eine neue Höhe, die erklimmt werden muss. Entfernungen dehnen sich aus vor ihm, welche am vergangenen Abende kaum in Betracht gezogen wurden, und das die ganze Natur durch seine freudbringenden Strahlen vergoldende Licht scheint nur die schroffen Klippen zu enthüllen, die noch immer zwischen ihm und dem Grabe sich auftürmen. Dies waren Nicholas Gedanken, als er mit der bei einer Lage wie der seinigen sehr natürlichen Ungeduld leise das Haus verließ und, als ob er im Bette kostbare Zeit verlöre, als ob es seine Zwecke fördern würde, wenn er auf und in Bewegung wäre, in die Stadt eilte, obschon er sehr wohl wusste, dass er Madeleine erst nach mehreren Stunden sprechen und nichts tun könnte, als die Zeit bis dahin hinweg zu wünschen. Und nun, als er die Straßen durchwanderte, ohne das zunehmende Tagsgeräusch und Getümmel zu beachten, schien ihm alles und jedes ganz dazu gemacht, seinen Mut herabzustimmen. Am vergangenen Abende hätte es ihm zu entsetzlich und widernatürlich gedeucht, um glaublich zu sein, dass ein junges, zartfühlendes, gebildetes und schönes Mädchen einem grauen Sünder wie Gride geopfert werden könne, und je wärmer er geworden war, eine desto festere Überzeugung hatte er gefasst, dass Madeleine auf irgendeine Weise aus den Klauen desselben gerettet werden müsse. Jetzt aber, als er durch alles, was er sah und hörte, erinnert wurde, wie von einem Tage zum anderen alles in dem altgewohnten Gleise fortschreitet, wie Jugend und Schönheit sterben und Alter und Gebrechlichkeit ihr Leben fortspinnen, wie schlauer Geiz zum Reichtum gelangt und männlich ehrenhafter Sinn arm und betrübt ist, wie gering die Anzahl derer, die in stattlichen Häusern wohnen und wie viele dagegen in elenden Baracken sich bergen, oder wie Vater und Sohn, Mutter und Tochter ein Menschenalter nach dem andern morgens aufstehen und abends sich niederlegen, ohne ein Dach über ihren Häuptern zu haben, ohne auch nur einen, der ihrer Not sich annehme. Wie erfüllt die eine Stadt ist von Frauen und Kindern, welche vergeblich sich abmühen, nicht etwa ein glänzendes Dasein zu erringen, sondern nur den allerdürftigsten Lebensunterhalt zu gewinnen, von Verwahrlosten zu Verbrechen und Schändlichkeiten aller Art erzogen, wie die Unwissenheit bestraft, aber nicht belehrt wird, wie Kerker und Galgen Tausenden drohen, welche zu ihnen hingedrängt werden, durch ein finsteres, ihre Wiege schon umhüllendes Verhängnis, die, wäre dies ihnen nicht entgegengetreten, ehrlich ihr eigenes Brot gegessen und in Frieden gelebt haben möchten, wie viele in Sünden hinübergehen und ohne Hoffnung des Lebens, wie viele, denen die Möglichkeit eines Fehltritts kaum gegeben war, so groß auch ihre Herzensbosheit sein mochte, stolz auf die Elenden, dem Laster verfallenen herabblicken, welchen es kaum möglich geworden, anders zu sein und zu tun, und bei denen die Tugend ein weit größeres Wunder sein würde, als bei Tugendhaften die Schlechtigkeit. Wie viel der Ungerechtigkeit und des Elends, der Ruchlosigkeit und des Jammers ist, und wie sorglos und gleichgültig die Menschen dabei sind. Und nun, als er an dies alles dachte und den Einzelfall dagegen hielt, um welchen seine Gedanken sich drehten, da fühlte er, dass nur gar wenig zu hoffen und wie schlecht gegründet diese Erwartung sei. Es werde derselbe in der Masse des Leids mehr als ein Atom gelten und der ganzen großen Summe nicht bloß als eine kleine und unbedeutende einzelne Zahl hinzugefügt werden. Doch die Jugend ist nicht geneigt, bei düsteren Bildern lange zu verweilen. Indem Nikolas überlegte, was er zu tun hätte und den Gedankenfaden wieder anknüpfte, den die Nacht unterbrochen, gewann er auch allmählich seine größeste Energie wieder, und als die Zeit zur Ausführung seines Vorsatzes gekommen war, dachte er nur noch daran, dieselbe bestens anzuwenden. Es war ihm beigefallen, dass sich die junge Dame leicht verleugnen lassen könnte, obgleich es gegen ihn nie der Fall gewesen war, und er sann noch darüber nach, was er, wenn der Fall einträte, zu tun haben würde, als er schon aus einiger Entfernung sah, dass die Tür offen stand, wahrscheinlich weil der, der zuletzt hineingegangen, sie nicht wieder verschlossen hatte. Die Umstände waren nicht der Art, um zur strengsten Beobachtung der üblichen Formen aufzufordern. Nikolas benutzte daher die dargebotene günstige Gelegenheit, ging leise die Treppe hinauf und klopfte an die Tür des Zimmers, in welches man ihn früher stets geführt hatte. Es rief jemand herein und er bediente sich der erhaltenen Erlaubnis. Bray und Madeline waren allein. Nikolas hatte die letztere seit fast 3 Wochen nicht gesehen. Es war eine Veränderung mit ihr vorgegangen, die ihm nur zu ergreifend verkündete, welche Seelenleiden in die kurze Zeit für sie zusammengedrängt gewesen waren. Es gibt in der Sprache kein Wort, die vollkommene, mit nichts zu vergleichende Blässe, das klare, kalte, schreckhaft durchsichtige Weiß des schönen Antlitzes zu bezeichnen, das ihm zugekehrt wurde, als er eintrat. Madelines Haar war dunkelbraun, schien aber dieses Antlitz beschattend und auf einen in Weiße mit ihm wetteifernden Nacken herunterfallend, vermög des starken Kontrasts rabenschwarz zu sein. Ihr dunkles Auge hatte etwas Unruhiges und Unstetes. Ihr Blick verkündete jedoch dasselbe stille Dulden, dieselbe milde Trauer, welche sich stets darin ausgesprochen, und in ihren Augen war keine Spur von Tränen sichtbar. Nikolas glaubte, sie niemals so schön gesehen zu haben, allein es lag ein Etwas in ihrem Angesichte, das ihn vollkommen übermannte, ihm unendlich ergreifender erschien als der Ausdruck des wildesten Schmerzes. Es war nicht bloß ruhig und gesammelt, sondern starr und steif, als ob die heftige Anstrengung, die jene Ruhe unter des Vaters Auge erzwang, während sie alle anderen Gedanken bemeistert, sogar ein vorübergehendes Spiel der Muskeln, das dieselben den Zügen mitgeteilt, am Wiederverschwinden gehindert und zum Zeichen ihres Triumphs befestigt hätte. Ihr Vater saß ihr gegenüber, sah ihr aber nicht gerade in das Gesicht, sondern blickte sie nur wie verstohlen an, während er mit einer heiteren, die Unruhe seiner Gedanken nur schlecht versteckenden Miene zu ihr redete. Nikolas sah weder den Zeichenapparat auf dem Tische, wo er ihn früher gesehen, noch sonst irgendeine Spur ihrer gewöhnlichen Beschäftigungen. Die kleinen Blumentöpfe, in welchen er immer frische Blumen gesehen, waren teils leer, teils mit vertrockneten Stängeln und Blättern gefüllt. Der Vogel war stumm, das nachts über seinen Käfig gedeckte Tuch nicht heruntergenommen, seine Pflegerin hatte ihn vergessen. Es gibt Stunden, wo die Seele eine schmerzliche Empfänglichkeit, Eindrücke aufzunehmen besitzt und wo wir gar vieles auf einen einzigen Blick gewahren. Dies war eine solche, denn Nikolas hatte kaum flüchtig im Zimmer umherschauen können, als ihn Bray erkannt und ungeduldig anredete. »Was wollen Sie, Sir? Seien Sie so gütig, den Zweck Ihres Besuchs schnell anzugeben, denn wir sind mit anderen und wichtigeren Gegenständen beschäftigt, als die sind, welche derer Sie zu kommen pflegen. Sagen Sie an, worin besteht Ihr Geschäft?« Es entging Nikolas nicht, dass die Gereiztheit und Ungeduld, womit Mr. Bray sprach, absichtlich angenommen waren und dass sich der Letztere innerlich über eine Unterbrechung freute, welche die Aufmerksamkeit seiner Tochter zu beschäftigen verhieß. Er fasste ihn, während er sprach, unwillkürlich in das Auge, und Bray sah es ihm an, dass er seine Unruhe bemerkte, denn er verfärbte sich und wendete das Gesicht ab. Indes hatte der Kunstgriff, sofern es ein solcher war, Madeline zum Einreden zu veranlassen, Erfolg. Sie stand auf, trat Nikolas einige Schritte entgegen und streckte die Hand aus, als ob sie einen Brief erwartete. »Was machst du, Madeline?« fuhr ihr Vater ungeduldig fort. »Miss Bray erwartet vielleicht einen Einschluss«, nahm Nikolas mit einer nachdrücklichen Betonung, welche sie kaum missverstehen konnte, das Wort. »Mein Geschäftgeber ist indes abwesend. Ich hoffe, sie wird mir Zeit vergönnen, ein wenig Zeit. Ich bitte nur um ein kleines wenig Zeit.« »Wenn das alles ist, weshalb Sie gekommen sind, Sir«, sagte Bray, »so können Sie sich vollkommen beruhigen. Liebes Kind, ich habe nicht gewusst, dass der Mensch in deiner Schuld wäre.« »Eine Kleinigkeit, soviel ich weiß«, erwiderte Madeline mit schwacher Stimme. »Sie scheinen zu glauben«, sagte Bray, seinen Stuhl herumdrehend und Nikolas in die Augen blickend, »wir müssten verhungern, wenn wir die erbärmlichen Kleinigkeiten nicht bekämen, welche Sie bringen, weil es meiner Tochter beliebte, ihre Zeit anzuwenden, wie sie es getan.« »Ich bin sehr fern von einem Gedanken dieser Art gewesen«, entgegnete Nikolas. »Sind sehr fern von einem Gedanken dieser Art gewesen, so«, sagte der Patient mit einem höhnischen Lächeln. »Sie wissen es sehr wohl, dass Sie einen solchen Gedanken gehabt haben und immer hatten, so oft Sie hier waren. Glauben Sie, junger Mensch, ich kenne die kleinen geldstolzen Krämer nicht. Wenn Sie durch die Gunst der Verhältnisse auf einen kurzen Tag über einen Gentleman erhoben werden oder sich erhoben wähnen...« »Mein Geschäft geht eine Dame an«, bemerkte Nikolas ehrerbietig. Die Tochter eines Gentlemans, Sir, fiel der Patient ein, und der Krämergeist bleibt derselbe. Doch Sie bringen vielleicht Bestellungen. Haben Sie neue Befehle für meine Tochter, Sir? Nicholas entging der höhnisch triumphierende Ton der Frage keineswegs. Er gedachte indes der Notwendigkeit, seine Rolle zu behaupten, und legte ein Stück Papier, worauf einige Aufträge verzeichnet waren und womit er sich für einen Fall dieser Art versehen, auf den Tisch. »Oh«, rief Bray aus, »sind das die Befehle?« »Wenn Sie auf den Ausdruck bestehen, ja«, erwiderte Nicholas. »Dann können Sie Ihrem Prinzipal sagen«, fuhr Bray das Papier zurückwerfend mit einem triumphierenden Lächeln fort, »dass ich meine Tochter, Miss Madeline Bray, zu dergleichen Arbeiten nicht mehr herablässt, dass sie auf seinen Wink und Befehl nicht mehr zu Dienst bereit ist, wie er meint, dass wir von seinem Gelde nicht leben, wie er sich schmeichelt, dass er, was er uns schuldet, dem ersten besten Bettler geben oder seinem Nutzen hinzufügen und meinetwegen zum Teufel gehen kann. Das ist die Art, wie ich seine Befehle entgegennehme, Sir.« »Und wie ein Mann seine Unabhängigkeit geltend macht, der seine Tochter verschachert, wie das weinende Mädchen dort«, dachte Nicholas empört. Der Vater war mit seinem Triumphe zu sehr beschäftigt, um den Blick der Verachtung zu bemerken, den sich Nicholas ihm zuzuwerfen nicht hätte enthalten können, und wenn er auf der Folter gelegen hätte. »Sie haben Ihren Bescheid und können gehen«, setzte er nach einer kurzen Pause hinzu. »Aber Sie haben der Befehle, vielleicht noch mehrere, wie?« »Nein«, sagte Nicholas ziemlich finster, »ich habe mich jedoch auch aus Rücksicht auf Ihre vormalige Stellung weder dieses noch eines anderen Ausdrucks bedient, der, wenn auch bedeutungslos und unbeleidigend, an sich selbst so hätte genommen werden können, als ob er irgendein Übergewicht auf meiner oder Abhängigkeit auf Ihrer Seite andeuten sollte. Ich habe keine Befehle, wohl aber Befürchtungen.« »Befürchtungen, welche ich offen heraussagen werde, ob Sie sich darüber erzürnen wollen oder nicht. Befürchtungen, dass Sie die junge Dame, Ihre Tochter, vielleicht zu etwas Schlimmerem bestimmt haben, als es war, dass sie durch ihre Hände Arbeit sie erhielt und wenn sie sich dabei zu Tode gearbeitet hätte. Dies sind meine Befürchtungen, und ich gründe sie auf Ihr eigenes Benehmen. Ihr Gewissen wird Ihnen sagen, Sir, ob ich dasselbe falsch deute oder nicht.« »Um des Himmels willen«, rief Madeline bestürzt einfallend aus, »erinnern Sie sich, Sir, er ist krank.« »Krank«, rief der Patient nach Atem keuchend, »krank, krank, ich werde von einem Ladenburschen misshandelt, und sie bittet ihn, Mitleid mit mir zu haben und sich zu erinnern, dass ich krank sei.« Er verfiel hierauf augenblicklich in so heftige Krämpfe, dass Nicholas ein paar Augenblicke für sein Leben besorgt war. Der Paroxysmus fing jedoch bald an, vorüberzugehen, und Nicholas entfernte sich, nachdem er der jungen Dame durch Zeichen zu verstehen gegeben, dass er ihr etwas Wichtiges mitzuteilen habe und draußen warten wolle. Im Hinausgehen hörte er den Patienten, der keine deutliche Erinnerung von dem, was soeben vorgegangen war, zu haben schien, den Wunsch aussprechen, allein gelassen zu werden. »Oh«, dachte Nicholas, »dass der günstige Augenblick nicht unbenutzt vorübergehen, dass es mir gelingen möchte, sie zu bewegen, sich nur eine einzige Woche Zeit zu nochmaliger Überlegung zu gönnen.« »Sie haben einen Auftrag an mich, Sir«, sagte Madeline in großer Aufregung heraustretend. »Ich bitte Sie dringend, verschonen Sie mich jetzt damit. Kommen Sie übermorgen wieder.« »Dann wird es zu spät sein. Zu spät für das, was ich zu sagen habe«, erwiderte Nicholas, »und Sie werden nicht mehr hier sein. Oh, wenn Sie noch im Mindesten das Andenken an den Mann bewahren, der mich zu Ihnen sendet, wenn Sie nur noch im Mindesten um Ihr Lebensglück, Ihren Seelenfrieden besorgt sind, so geben Sie mir nur ein kurzes Gehör.« Sie wollte in das Zimmer zurückgehen, allein Nicholas hielt sie zurück. Nur ein kurzes Gehör, fuhr er fort. Ich bitte nur, dass Sie mich anhören. Und nicht mich allein, sondern ihn, in dessen Auftrage ich rede, der weit entfernt ist und Ihre Gefahr nicht kennt. Im Namen des Himmels hören Sie mich an. Die arme Magd war dazugetreten und stand mit geschwollenen, vom Weinen geröteten Augen da. Nicholas wendete sich in so leidenschaftlichen Ausdrücken an sie, dass sie die Tür eines anderen Zimmers öffnete, ihre Gebieterin hineinzog und Nicholas winkte, ihnen nachzufolgen. »Ich bitte, Sir, verlassen Sie mich«, sagte die junge Dame. »Ich kann und werde Sie so nicht verlassen«, entgegnete Nicholas. »Ich habe eine Pflicht zu erfüllen und muss Sie, sei es hier oder in Ihrem Wohnzimmer und auf jede Gefahr für Mr. Bray, anflehen, den schrecklichen Entschluss, zu welchem man Sie genötigt hat, noch einmal zu bedenken.« »Von welchem Entschlusse, zu welchem man mich genötigt, reden Sie, Sir?« fragte die junge Dame, sich vergeblich bemühend, einen stolzen Ton anzunehmen. »Ich spreche von der ehelichen Verbindung«, erwiderte Nicholas, »welche nach der Eingebung eines Mannes, der niemals vor einer schlechten Tat zurückbebte oder zu einer guten half, geschlossen werden soll und deren Geschichte mir weit, weit besser als Ihnen bekannt ist.« »Ich weiß, mit was für einem Netze Sie umsponnen sind. Ich kenne die Menschen, von welchen diese Anschläge ausgehen. Sie sind verraten und für Geld verkauft. Für Goldstücke, deren jedes rostig ist von Tränen, wenn nicht rot vom Blut, zugrunde gerichteter, die sich aus Verzweiflung mit den eigenen wahnsinnigen Händen das Leben nahmen.« »Sie sagen, dass Sie eine Pflicht zu erfüllen haben«, entgegnete Madeline mit Festigkeit. »Ich bin in demselben Falle und denke der meinigen, mit Gottes Hilfe Genüge zu leisten.« »Sagen Sie lieber mit des Teufels Hilfe, mit der Hilfe von Menschen, deren einer zu ihrem Gatten bestimmt ist und die...« »Ich darf nicht weiter hören«, rief Madeline unter dem Bemühen aus, einen, wie es schien, durch Nicholas, wenn auch nur leise Hindeutung auf Arthur Gride hervorgerufenen Schauder zu unterdrücken. »Ist mein Geschick ein trauriges, so habe ich es doch selbst gewollt. Ich bin durch niemanden zu meinem Entschlusse genötigt worden, sondern habe ihn nach meinem eigenen freien Willen gefasst. Sie sehen, ich stehe unter keinerlei Zwange durch Drohung oder Einschüchterung. Melden Sie dieses meinem teuren Freunde und Wohltäter, nehmen Sie meinen Dank und meine Bitten für ihn und Sie mit und verlassen Sie mich für immer.« »Nicht eher«, rief Nicholas aus, »als bis ich Sie mit all dem Eifer, all der Glut, welche mich beseelt, angefleht habe, Ihre Verheiratung noch eine einzige Woche zu verschieben. Noch ernstlicher, als Sie es unter dem Sie beherrschenden Einflusse getan haben mögen, den Schritt zu bedenken, den Sie zu tun entschlossen sind. Obwohl Sie keine vollkommene Kenntnis von der Schlechtigkeit des Mannes haben können, dem Sie Ihre Hand zu reichen im Begriff sind, so kennen Sie doch einiges von seinem Tun. Sie haben ihn reden gehört, sein Gesicht gesehen. Bedenken, oh bedenken Sie, ehe es zu spät ist, den Spott und Hohn, ihm ein Gelübde am Altare zu leisten, ein Gelübde, an welchem Ihr Herz keinen Teil haben kann. Ein feierliches Wort auszusprechen, gegen welches Natur und Vernunft sich empören müssen. Bedenken Sie die Erniedrigung, welche Sie notwendig in Ihrer eigenen Achtung erleiden werden, welche die Folge sein und von einem Tage zum anderen in dem Maße peinlicher werden muss, in welchem seine Verabscheuungswürdigkeit sich Ihnen mehr und mehr enthüllt. Beben Sie vor der widrigen Gemeinschaft mit dem Elenden zurück, wie Sie vor Pest und Verwesung zurückschaudern würden. Unterwerfen Sie sich jeder Arbeit, jeder Mühseligkeit, wenn Sie wollen, aber meiden Sie ihn und seien Sie glücklich. Denn glauben Sie mir, dass ich die Wahrheit rede. Die äußerste Armut, die elendeste Lage des menschlichen Lebens bei einer reinen und unbefleckten Seele würde Seligkeit gegen das Schicksal sein, welches Ihnen als Gattin eines solchen Mannes bevorsteht. Lange bevor Nikolas schwieg, hatte Madeline das Gesicht mit den Händen bedeckt und ihren Tränen freien Lauf gelassen. Sie antwortete ihm mit einer anfangs vor Bewegung erstickten Stimme, die jedoch allmählich wieder Kraft gewann. »Ich will Ihnen nicht verhehlen, Sir, obwohl ich es vielleicht sollte, dass ich große Seelenpein erlitten habe und darunter fast erlegen bin, seit ich Sie nicht gesehen. Ich liebe den Herrn nicht. Der Unterschied zu unserer Jahre, Neigungen und Gewohnheiten lässt es nicht zu. Er weiß es und bietet mir desungeachtet seine Hand. Dadurch, dass ich sie annehme und dadurch allein kann ich meinen Vater vom Tode retten, welchem er hier entgegengeht, sein Leben vielleicht noch viele Jahre verlängern, ihm dasselbe angenehm, ihn wohl gar wieder reich machen und einen großmütigen Mann von der Bürde befreien, eine Unglückliche zu unterstützen, von welcher ich nur mit Leidwesen sagen kann, dass sie sein edles Herz wenig versteht. Denken Sie nicht so gering von mir zu glauben, dass ich eine Liebe erheuchelte, die ich nicht fühle. Stellen Sie mich nicht in einem solchen Lichte dar, denn das würde ich nicht ertragen können. Wenn ich den Mann nicht zu lieben vermag, der einen solchen Preis für meine arme Hand zahlt, so kann ich doch die Pflichten einer Gattin erfüllen, kann ihm alles sein, was er von mir erwartet und fordert. Er ist zufrieden, mich so hinzunehmen, wie ich bin. Ich habe mein Wort gegeben und sollte mich freuen und nicht weinen, dass alles so ist. Die Teilnahme, welche Sie mir, die ich so verlassen bin, bewiesen, das Zartgefühl, womit Sie sich Ihres Auftrags entledigt, Ihr Wohlmeinen, das Sie mir so treulich gezeigt haben, erweckt meine innigste Dankbarkeit und ergreift mich, während ich dieses letzte schwache Geständnis ablege, wie Sie sehen, bis zu Tränen. Allein ich bereue weder noch bin ich unglücklich, bin vielmehr glücklich in der Aussicht auf alles das, was ich so leicht zu tun vermag und weiß, dass ich noch glücklicher sein werde, wenn ich erst darauf zurückblicken kann und wenn alles getan ist. »Ihre Tränen sagen mehr als Ihr Reden von Ihrem Glücke«, fiel Nikolas ein, »und Sie vermeiden den Hinblick auf das finstere Schicksal, das Ihnen mit dem grenzenlosesten Elende droht. Verschieben Sie die Ausführung Ihres Entschlusses nur noch eine einzige Woche.« »Mein Vater sprach, als Sie hereintraten«, erwiderte Madeline mit augenblicklicher Festigkeit, »so heiter, wie ich ihn seit vielen, vielen Jahren nicht gesehen, von der Freiheit, welche morgen bevorstände, von der kostbaren Veränderung der frischen Luft, all den so lang entbehrten Genüssen und Einwirkungen, welche ihn, den Hinsinkenden, mit neuem Leben erfüllen würden. Seine Augen leuchteten bei dem Gedanken daran, sein ganzes Antlitz lachte. Ich werde es um keine Stunde verschieben. Nichts als Listen und Kunstgriffe, sie fortzudrängen«, rief Nikolas aus. »Ich darf nichts mehr anhören«, sagte Madeline hastig, »habe schon zu viel, mehr als ich gesollt hätte, angehört. Was ich Ihnen gesagt habe, Sir, habe ich wie zu dem teuren Freunde gesprochen, dem Sie es, wie ich zu Ihrer Ehrenhaftigkeit vertraue, wiederholen werden. In einiger Zeit, wenn ich ruhiger geworden, mich in meine neue Lebensweise eingewöhnt habe und noch am Leben bin, werde ich ihm schreiben. Bis dahin mögen alle heiligen Engel alle Segnungen des Himmels auf sein Haupt herabschütten, ihn bewahren und behüten.« Sie wollte an Nikolas vorübereilen, er trat vor sie hin und wiederholte seine flehentlichen Bitten, dass sie doch noch einmal bedenken möchte, in welch einen Abgrund des Elends und Jammers sie sich hineinzustürzen dächte. »Es ist keine Rückkehr, keine Rettung möglich, wenn Sie den unseligen Schritt erst einmal getan haben«, schloss er verzweiflungsvoll. »Die Reue wird vergeblich und muss tief und bitter sein. Was kann ich sagen, Sie zu bewegen, sich noch im letzten Augenblicke zu bedenken? Was kann ich tun, Sie zu retten?« »Nichts«, antwortete sie in unzusammenhängender Rede, »nichts. Dies ist die schwerste von allen meinen Prüfungen. Oh, haben Sie Erbarmen mit mir und durchbohren Sie mein Herz nicht durch solche Worte. Ich höre ihn rufen, ich darf keinen Augenblick mehr hier verweilen.« »Würden Sie Ihr Versprechen nicht widerrufen«, sagte Nikolas mit derselben Hast, mit welcher Madeline gesprochen, »wenn Sie das Opfer eines von mir noch nicht enthüllten Komplotts wären, das ich aber mit der Zeit enthüllen könnte, wenn Sie ohne es zu wissen Ansprüche auf ein Vermögen hätten, durch dessen Besitz Sie alles erreichen könnten, was Sie durch Ihre Verbindung mit einem Ruchlosen erreichen wollen, würden Sie auch dann Ihr Versprechen nicht widerrufen?« »Nein, nein, nein, es ist unmöglich, was Sie da reden, sind Träume. Der Aufschub würde ihm den Tod bringen. Er ruft schon wieder.« »Es ist vielleicht das letzte Mal, dass wir auf Erden uns sehen. Es ist vielleicht das Beste für mich, wenn ich Sie nicht wiedersehe.« »Für uns beide«, erwiderte Madeline, ohne zu wissen, was sie sprach. »Es wird eine Zeit kommen, wo ich bei der Erinnerung an diese eine Zusammenkunft dem Wahnwitz nahe sein werde. Um alles in der Welt sagen Sie, dass Sie mich ruhig und glücklich verlassen hätten. Und Gott sei mit Ihnen, Sir, und mein dankbares Herz und aller Segen des Himmels.« Sie war verschwunden, und als Nikolas aus dem Hause hinausgetaumelt war und des soeben erlebten Auftritts gedachte, erschien ihm derselbe wie ein Gebilde eines beunruhigenden, verwirrten Traumes. Ende von Abschnitt 1. Braunschweig, 5. November 2024.